بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt, werden wir heute inshallah über das Gegenteil von Tawhid reden, und zwar Shirk. Ist muhim, ist wichtig, weswegen? Es ist mit die einzige Sünde, also Kufr mit inbegriffen, wenn derjenige, der das in sich hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, der wird niemals in Jannah kommen. Er wird niemals im Paradies kommen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Wer Allah was beigesellt, Allah wird ihn Jannah haram machen. Also was bedeutet das? Er wird niemals in Jannah eintreten. Und das ist die einzige Sünde, subhanallah, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht verzeiht. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wird es nicht verzeihen, dass ihm etwas beigesellt wird. Und hier ist interessant, subhanallah, la yaghfiru kommt viele mudari. Warum mudari? Das ist, es gibt diese Zeit Simple Present in Englisch. Habt ihr auf jeden Fall schon mal in der Schule gehört. Das ist, so wie ich das noch weiß, nicht, dass ich das falsch sage, die jetzige Zeit und die Zeit in der Zukunft. Okay, also diese Zeit meine ich. So kommt das im Vers, subhanallah, das schließt alle Zeiten ein. Bis Yawm al-Qiyamah. Wenn jemand Schirk hat, er wird niemals ins Paradies kommen und Allah wird ihn niemals verzeihen. Und das ist eine Tat, subhanallah, das macht alle anderen Taten kaputt. Zum Beispiel, du kannst 100 Jahre lang Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, so viel La ilaha illallah sagen, wie du willst. So viel Ibadas machen, jedes Jahr Ramadan beten und jeden Montag und Donnerstag Nafile fasten. Wenn du Schirk hast, nur eine einzige Tat, macht das alles kaputt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Person von Rasulullah alaihi wasallam zu allen Gläubigen, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Zweifellos, wir haben dir offenbart und den vor dir offenbart, denn auch den anderen Propheten offenbart. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ. Wenn du Schirk begehst, so werden deine Taten alles umsonst sein. Subhanallah, dieses Habita, wovon dieses Verb stammt auf Arabisch, also alle Taten werden umsonst sein, das benutzt man im Arabischen für ein Tier, was tot ist. Und ein Tier, was tot ist, schwillt ja so auf. Bauch wird ja so groß wie so ein Ballon und irgendwann platzt es. Davon kommt dieser Wortstamm. Warum? Wenn es am Anfang auch so groß, wie es ist, aussieht, nachdem es geplatzt ist, hat es gar keinen Wert. Und so ist es mit dem Schirk, subhanallah. Deine Taten können noch so groß aussehen, wie sie wollen. Wenn du Schirk hast, ist alles kaputt. Das könnt ihr euch vorstellen. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich. Wenn jemand kocht, er macht so einen riesen Topf Essen, macht aber zum Beispiel nur so ein paar Tropfen Pipi da rein. Okay, Urin macht er da rein. Würdest du noch daraus essen? Aber das meiste ist doch halal. Nein, so wie diese paar Tropfen Urin diesen ganzen Topf verdrecken, eine Tat Schirk macht alle anderen Taten kaputt. Und von diesem Vers verstehen wir auch, was wir gerade vorgelesen haben, Schirk ist eine Sünde, wo Propheten noch nicht mal eine Entschuldigung haben, subhanallah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gerade in Bezug auf seinen Propheten gesprochen und dann zu uns. Okay, wenn du Schirk hast, werden alle deine Taten umsonst sein, subhanallah. Fangen wir inshallah an, im Buch zu lesen, was Sheikh dazu sagt. Bevor wir das machen, was bedeutet Schirk überhaupt? Also Schirk im Deutschen kann man so sagen, Beigesell. Okay, zum Beispiel im Türkischen verstehen wir das ein bisschen einfacher, weil das ist bei uns in der Sprache mehr drin, zum Beispiel Şirket. Was bedeutet Şirket auf Türkisch? Das ist zum Beispiel aus zwei oder mehreren Personen sozusagen eine GmbH entsteht. Okay, eine Partnerschaft entsteht, so Partnerschaft kann man sagen. Das bedeutet es im Arabischen. Und bei uns in der Religion, wir haben ja über Tawhid gesprochen, Fundament unserer Religion. Also nicht nur Fundament, es ist das Fundament, die Mitte und das Dach auch, ist Monotheismus. Und Schirk ist eigentlich genau das Gegenteil davon. So kann man das am besten beschreiben. Wir haben über Tawhid lange gesprochen, Schirk ist genau das Gegenteil. Wenn du einen Haq von Allah subhanahu wa ta'ala nimmst und jemand anderes gibst, na'uzu billah. Und genauso wie wir bei Tawhid gesprochen haben, deswegen werde ich das nicht detailliert machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, kann man Schirk in drei verschiedenen Sachen machen. In Uluhiyyah, in Rububiyyah und Asma wa Sifat. Darüber hatten wir gesprochen. Okay, und so wie wir Tawhid beschrieben haben, ist es im Schirk genauso. Nur heute werden wir, inshallah, wenn Allah uns erlaubt, ein bisschen anders dran gehen. Und das werden wir am Ende des Ders machen. Das möchte ich jetzt nicht vor dem Sheikh machen. Wir lesen inshallah erstmal, was er geschrieben hat. und versuchen dann zu sagen, wenn was fehlt. Sheikh sagt, rahimahullah, wa'alam, wisse, anna didda tawhidi al-shirk. Das Gegenteil von Tawhid ist Shirk. Wal'ayyadhu billah, wa huwa thalathatu anwa'. Und es ist in drei Arten, sagt er. Eigentlich, wir wissen, Shirk hat zwei Arten. Es ist großer Shirk und kleiner Shirk. Okay? Sheikh, und wir wissen, was wissen wir zum Beispiel über kleinen Shirk? Es ist der Riya. Okay, das werden wir gleich inshallah detailliert besprechen. Sheikh macht da einen Unterschied zwischen kleinen Shirk und Riya nochmal. Generell können wir im Kopf so behalten, wenn wir sagen, Shirk unterteilt man in zwei, großen Shirk und kleinen Shirk, ist das eigentlich schon ausreichend. Es ist das gleiche hier nochmal ein bisschen detaillierter. Zum Beispiel, wenn man im Arabischen sagt, Ashraktuhu Shirken, wenn man diesen Satz benutzt, heißt das, ich habe mit folgender Person eine Partnerschaft gemacht. Also wir machen das zusammen. So benutzt man das in der Sprache, subhanallah. Da? Als erster Schach sagt Sheikh, Shirkun Akbar, großer Shirk. Wal'iyadhu billah. Das, was wir gerade besprochen haben, die ganzen Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala yani richtig Drohungen ausspricht, wer das hat, dass er in Jannah nicht kommen wird, damit ist immer gemeint, welcher Shirk? Großer Shirk. Nicht kleiner Shirk, ist großer Shirk mit gemeint, okay? Na'am. Und hier gibt es zum Beispiel auch ein falsches Verständnis, das müssen wir auch sagen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die denken, es ist Shirk nur, wenn du jemanden oder etwas genauso wertvoll siehst wie Allah subhanahu wa ta'ala. Also dieses Beigesellen als Wort ist eigentlich nicht schön. Ich mag das in der deutschen Sprache nicht, weil Beigesellen weckt bei mir immer so das Gefühl, als ob beides gleich sein muss. Das muss es nicht sein. Das ist falsch. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Quraysh, waren das Mushrikun oder nicht? Das waren doch Götzenanbeter. Aber guck mal, sie haben von keinem Götzen gesagt, dass er genauso wertvoll ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Haben sie nicht gesagt. Aber muss man auch nicht sagen. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala als Ilah akzeptierst, so wie die Quraysh es gemacht haben, aber ihn in irgendwas was beigesetzt, wo du nicht denkst, dass er Allah gleich ist, das ist trotzdem Schirk. Ist das verstanden, was ich meine? Das ist Muhim. Okay? Na. Dann sagt Sheikh das zweite, wa shirkun asghar, kleiner Schirk. Und das dritte, wa shirkun khafi, der versteckte Schirk. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahrt. Und dann sagt Sheikh, wa dalilu ala shirki al-akbar, qawluhu ta'ala, Beweis für den großen Schirk, dass der nicht verziehen wird, subhanallah, beziehungsweise dass es ihn existiert, ist folgender Vers. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala wird es nicht verzeihen, dass ihm was beigesellt wird, aber unter dem Shirk verzeiht er jeden, was er will. Wa man yushrik billah, und wer Allah beigesellt, faqad dalla dalalan ba'ida, er ist mit einer weiten Irreleitung irregegangen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Was sagt dieser Vers aus? Der Vers sagt folgendes aus. Wenn du Zina machst, möge Allah bewahren, oder klaust, okay, oder du schlägst jemanden, oder du machst irgendein anderes Haram, wo kein Kufr und Shirk mit drin ist, wenn Allah will und du als Muslim stirbst, Allah kann dir diese ganzen Sünden verzeihen, okay? Warum? Er ist der König, er macht, was er will. Diese ganzen Welten gehören Allah subhanahu wa ta'ala alleine und ihn fragt man nicht, warum er das gemacht hat. Aber, guck mal, alles unter Shirk, aber was, wenn Shirk da ist oder Kufr? Nein, das wird nicht verziehen. Hier hat Allah subhanahu wa ta'ala eindeutig gesprochen. Okay? Und diese Verse sind so schön, subhanallah. Warum ist das so schön? Dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala so eindeutig gesprochen hat, haben wir zum Beispiel keine Fragezeichen, was unsere Aqida angeht. Im Sinne von, aber könnte es sein. Nein, könnte es nicht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala eindeutig gesprochen hat, dass jemand, der Shirk hat, nicht in Jannah kommt, so haben wir keine Fragezeichen mehr im Herz. Alhamdulillah. Okay? Na. Und bedingt durch dem können wir sagen, weil das sagt ja Rasulullah alaihi wasallam im Hadith, umirtu an uqatil an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ich wurde befohlen, mit den Menschen so lange zu kämpfen, bis sie la ilaha illallah bezeugen. Warum sage ich das? Folgendermaßen. Wenn jemand Muschrik ist und er möchte zum Beispiel Islam werden, er möchte Muslim werden, was ist die erste Bedingung? Er muss Tawbah von seinem Shirk machen. Okay? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, werden wir dieses Thema, was ich jetzt kurz anspreche, inshallah, noch einmal detaillierter machen. Wie wird man Muslim? Das müssen wir ein bisschen detaillierter machen. Aber die erste Bedingung ist was? فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tawbah machen, okay, das Gebet verrichten, die Zakat geben, dann sind sie eure Geschwister in der Religion. Wovon Tawbah machen? Tawbah von ihrem Schirk und Kufr. Okay? Die Umma hat ein Ijma, hat einen Konsens darüber, derjenige, der Schirk hat und La ilaha illallah bezeugt, sein La ilaha illallah hat gar keinen Wert. Darüber gibt es Konsens. Okay? Warum? Weil er hat einen Schirk, was dazu führt, dass er gar kein Muslim werden kann. Weil Muslim ist gleich Muwahid. Muwahid, was bedeutet Muwahid? Ist derjenige, der kein Schirk hat. Okay? Das werden wir aber inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, darüber machen wir einen gesonderten Ders. Und dann sagt er, وَقَوْلُهُ تَعَالَى und dieser Vers von Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ الْمَسِيحِ Masih hat gesagt, wer ist Masih? Isa a.s. hat gesagt, يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ O Söhne Israels. Komm, was merkst du von diesem Vers? Isa a.s. ist nicht auf die ganze Welt gekommen als Rasul. Er ist zu den Söhnen Israels gekommen. Und das ist halt die Besonderheit hier nochmal von Rasulullah a.s. Weil was ist der Unterschied zwischen a.s. und Isa a.s. in dieser Hinsicht? قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ Sag, o Menschen, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu allen Menschen, إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا Ich bin Gesandter Allahs zu euch allen. Das ist der Unterschied hier in dieser Sache zwischen Isa a.s. und Rasulullah a.s. Guck mal, was sagt Isa a.s.? Er sagt das, was alle Propheten auch gesagt haben. U'abudu Allah, dient Allah alleine. Guck mal, Tawhid. Das, was alle Propheten gesagt haben. Rabbi wa Rabbakum. Mein Herr und euer Herr. Guck mal, warum sagt das hier Isa a.s.? Rabbi wa Rabbakum. Um deutlich zu machen, Isa a.s. ist kein Ilah. Okay? Und jetzt kommt die Stelle, die für uns wichtig ist. Innahu man yushrik billah. Und guck mal, das kommt mit Taki. Zweifellos, wer Allah was beigesellt, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah hat ihn Jannah für immer haram gemacht. Und subhanallah, guck mal, kommt فَقَدْ und dann حَرَّمَ قَدْ, wenn das vor vielem Madi kommt, also vor einem Verb in der Vergangenheitsform, was bedeutet das auf Arabisch? Ta'kid. Was bedeutet Ta'kid? Guck mal, jetzt ist schon zweite Ta'kid im Vers. Tamam? Zweifellos Jannah wird für ihn haram. Soll ich euch was sagen? Ach, Allah subhanahu wa ta'ala, eindeutiger könnte er es uns nicht beibringen in dieser Sache, subhanallah. Sag, zweifellos, wer Schirk macht und zweifellos, ohne jeden Zweifel, das bedeutet sogar auch Schwur, Jannah wird für ihn haram sein. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَأْوَاهُ النَّارِ Seine Heimstätte wird das Feuer sein. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Und wie sagt man Salim auf Deutsch? Ungerecht, ne? Und die Ungerechten haben keine Helfer. Sie werden keine Helfer haben. Tamam? Und dann sagt Sheikh folgendes, وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ Und der große Schirk hat vier verschiedene Dinge, sagt er. Çeşit nasıl söyleniyor? Eigenschaft, die Çeşit, Arten. Es gibt vier Arten von Şirk, sagt er. Hier müssen wir immer Folgendes sagen. Bruder, das ist zu der Zeit von Şirk, was am meisten verbreitet war. Es sind nicht nur vier, okay? Das ist immer so, das ist so am verbreitetsten oder das sind die übelsten, in der Hinsicht wurde das immer angesprochen, aber ist auf jeden Fall viel mehr, okay? Und dann sagt er, النوع الأول, die erste Art, Şirk الدعوة. Schirk in Dua, in der Anbetung. Okay, und Dalilu alayhi qawluhu ta'ala. Und Dalil ist von Allah subhanahu wa ta'ala folgende Vers. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ Wenn sie auf das Schiff steigen, دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Tamam? Beten sie Allah in der Religion alleine nur Allah an, mit Ikhlas. Tamam? Mit Tawhid, yani. Sie beten keinen zweiten an. Was ist gemeint in diesem Vers? Wenn sie auf das Schiff steigen und da kommt ein Sturm und sind im Übel. Okay? Richtig, Seenot, sehr gut, Allah mubarak. Wenn sie in Seenot sind, machen sie was? Sie beten nur Allah alleine an. Und guck mal, an anderer Stelle im Buch spricht Sheikh über diese Sache. Er sagt, die Mushrikun heute sind viel schlimmer als die früheren. Warum? Er sagt, die früheren Götzenanbeter, wenn sie in Übel waren, haben sie Allah alleine angebetet. Aber wenn sie locker wurden, dann haben sie ihm was beigesagt. Er sagt, die Mushrikun heute, also er sagt, egal ob sie in Not sind oder nicht, sie beten jemand anderes an. Subhanallah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter im Vers, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ Wenn wir sie auf das Land retten, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Was machen sie wieder? Machen wieder Schirk, gesellen Allah subhanahu wa ta'ala sofort was bei. Tamam? لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ Tamam? So, um undankbar zu sein, okay? وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Yani, um undankbar zu sein und um zu genießen, aber sie sollen machen, sie werden sehen, was sie davon haben. Sie werden sehen, was sie noch davon haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist in Surah Ankabut, die Verse 65 und 66. Okay? Das war das Erste. Dann sagt er, النَّوْعُ الثَّانِي Ist das verstanden mit der Dua? Ich werde das später nochmal detailliert machen, aber ist eigentlich ganz einfach. Dua ist eine Sache, wo Allah subhanahu wa ta'ala in der Religion gesagt hat, dass es Ibadah ist. Es ist eine gottesdienstliche Handlung. Guck mal, du sagst ja gottesdienstliche Handlung. Es muss für Gott, für Allah subhanahu wa ta'ala alleine sein. Wenn du jetzt diese Ibadah richtest an jemand anderen außer Allah, was hast du dann gemacht in dieser Sache? Du hast dein Tawhid kaputt gemacht, also was heißt das Gegenteil? Du hast Schirk gemacht. Okay? Und so ist das mit allen Ibadahs. Das ist nicht nur Dua. Dua ist am meisten verbreitet. Warum? Zu der Zeit vom Sheikh ist genauso wie heute, gab es sehr viele Sufis. Was haben sie gemacht? Sie haben Gräber angebetet, sie haben andere Menschen angebetet. Ila akhir. So ist das für alle Ibadahs. Zum Beispiel, ich gebe euch noch ein Beispiel. Zum Beispiel, al-dhabh, Schlachten. Ist ja eine Ibadah bei uns in der Religion. Wir schlachten nur im Allahs Namen. Wenn jetzt jemand ein Tier zum Beispiel nimmt und schlachtet das im Namen von Falan Sheikh, was ist das? Das ist Gegenteil von Tawhid, das ist Shirk. Warum? Das, was er schlachten sollte, soll er für Allah machen. Und Brüder, guck mal, hier geht es nicht um die Größe des Tieres. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn jemand eine Fliege schlachtet im Namen von einem Grab, ist trotzdem ein Muschrik. Es geht nicht darum, wie groß das Tier ist oder wie groß die Tat an sich aussieht. Nein, es geht darum, dass es eine Ibadah und eine Ibadah in Scharia machst und nur zu Allah, zu keinem Zweiten. Okay? Und dann sagt er beim Zweiten, Shirkun Niyyah. Das ist auch sehr gefährlich. Shirk in Niyyah. Das müssen wir gleich ein bisschen detaillierter äußern. Und dann sagt er, وَهِيَ إِرَادَتُ وَالْقَصْدُ. Tamam? Es ist die Irade. Yani, wie sagt man Irade auf Deutsch? Wenn du beschließt, etwas zu machen. Irade ist noch stärker als die Niyyah. Du beschließt, was zu machen und du fängst an. Das ist Irade. Und Qasd ist so, wie sagt man Qasd? Absicht. Genau, Absicht ist gut. Allahumma barik. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُ تَعَالَى. Okay? Delil ist folgender Vers von Allah subhanahu wa ta'ala. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. Wer diese Dunya und den Schmuck davon möchte, okay, نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ. Okay, er sagt, wir werden das, was er von Dunya will, diesen Schmuck in vollen Maßen geben und ihn wird von dem nicht geschmälert. Also, wer für diese Dunya arbeitet, sein Nia ist komplett für diese Dunya, Allah sagt, wir geben ihnen das. Aber in Dunya. Guck mal. Weiter. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ. Aber in Akhira wird es für sie nichts geben, außer Feuer. Nur Feuer. Warum? Seine ganze Nia, seine ganze Absicht, seine ganze Irade war für was? Für die Dunya. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und dann kommt wieder dieser Vers, subhanallah, Verb. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nutzlos ist das, was sie gemacht haben, okay? Und hinfällig ist alles, was sie getan haben. Was verstehst du hier? Es ist folgendes. Guck mal, Leute haben hier Taten gemacht, aber sie haben diese Taten mit welcher Absicht gemacht? Nur für die Dunya, okay? Nur für die Dunya. Aber guck mal, jetzt muss man folgendes fragen. Wir reden ja hier über Schirk, ne? Über eine Sünde, die nicht verziehen wird. Zum Beispiel, du als Muslim hast jetzt ein Gebet angefangen, okay? Mit der Nia für Allah subhanahu wa ta'ala zu beten. Aber mitten im Gebet, da, während du rezitiert hast, zum Beispiel ein Bruder hinter dir hat geheult, weil deine Stimme so schön war. Und das macht deine Nia jetzt kaputt. Du denkst so, boah, krass, ich habe herbe Stimme, der heult hinter mir. Und deine Absicht ist jetzt kaputt gegangen. Ist das jetzt großer Schirk? Nein, das ist damit nicht gemeint. Hier bei dieser Nia, im Schirk in Nia ist Folgendes gemeint. Es geht um eine Person, er sieht zwar wie ein Muslim aus, aber alles, was er macht, ist für die Dunya, nicht für Akhira. Yani im Sinne von, ihm interessiert nicht, was Allah sagt. Hasha wa kella. Okay? Das ist der Unterschied. Aber ein Muslim, der zum Beispiel in einer Ibadah sein Ikhlas kaputt macht, das heißt nicht, dass es Kufr oder Shirk ist. Hier muss man genau unterscheiden, okay? Und hier kann man auch Folgendes sagen, das sehen wir zum Beispiel in den Analysen, was die Gelehrten gemacht haben. Das sind so die Arten von Munafiqs. Also was zum Beispiel ihre Taten angeht, sie haben gar keine Erwartung von Allah, was Akhira angeht. Sie machen das nur, damit sie in Dunya was haben und komplett in der ganzen Religion. Wer das so macht, dass er die ganze Religion lebt, nur für Dunya und er hat keine, nicht eine einzige Erwartung von Allah, Akhira ist großer Schirk. Warum? Du machst die Ibadah nicht für Allah, du machst die Ibadah für andere Leute. Das war jetzt die zweite Art. Also hier muss man unterscheiden zwischen Folgendes. Das, was Sheikh hier meint, ist das, was die Heuchler machen, Bruder. Sie machen das alles für Dunya. Nicht eine einzige Tat machen sie vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auf der anderen Seite, ein Muslim zum Beispiel, der kann in einigen Sachen sein Ikhlas kaputt machen. Möge Allah uns davor bewahren. Das heißt nicht, dass das Kufr ist. Na, und dann sagt Sheikh weiter, النَّوْعُ الثَّالِث, die dritte Art von großen Schirk, الشِّرْكُ الطَّاعَ. Subhanallah, das ist wahrscheinlich das Verbreiteste heute. Schirk, achi, wo du gehorchst, anderen Gesetzen, außer das, was von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist. Okay? Darüber hatten wir sehr ausführlich im Ders Tawhid gesprochen. Nazakh Sheikh wa dalilu alayhi qawluhu ta'ala und dalil davon ist folgender Vers von Allah subhanahu wa ta'ala: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, wal Masih ibn Maryam. Und Masih, yani Isa a.s., Sohn der Maria. Wama umiru illa li'abudu ilahen wahida. Obwohl ihnen befohlen worden ist, nur den einen einzigen Ilah anzubeten. Ibadah nur zu Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. La ilaha illahu. Es gibt kein Ilah, tamam, kein Gott, der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist muhim, subhanahu amma yushrikun. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen, was sie Schirk machen, subhanallah. Okay, warum hat jetzt Sheikh diesen Vers gebracht? Folgendermaßen, guck mal, dieser Vers spricht eigentlich hier über Männer der Religion. Warum? Mönche und Schriftgelehrten, gehören sie nicht zur Religion? Sie gehören normalerweise zur Religion, ne? Dieser Vers sagt Folgendes: Wenn jemand etwas Verbotenes von Allah für erlaubt erklärt hat oder andersrum etwas Erlaubtes für verboten erklärt hat, wenn du in dieser Sache gehorchst, du hast ihn zu Herr genommen außer Allah. Du hast ihn zu Rab genommen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ob das ein Hodja macht, ob das ein Sheikh macht, okay, oder ob das irgendein Abgeordneter macht, ist egal. Denn überleg mal, wenn der Hodja das macht und du ihn gehorchst, wenn das Schirk ist, was, wenn das der Abgeordnete macht? Das ist noch mehr Schirk, das ist Ziyada in Schirk. Okay, deswegen hat das Sheikh gebracht. Und guck mal, subhanallah, Allah mubarak, Sheikh macht das so schön. Er sagt, Tafsiru halladhi la ishkala fi. Und Tafsir von diesem Vers, da gibt es gar keine Meinungsverschiedenheit. Da gibt es gar kein Problem da drin. Was ist damit gemeint? Yani derjenige, der ein bisschen ehrlich ist, der sieht, was Tafsir davon ist. Was ist Tafsir? Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim wandert nach Scham aus, wird Christ und gehorcht den Christen. Und er hat diese Risale von Rasulullah gar nicht richtig mitbekommen. Wir hatten ja darüber detailliert gesprochen. Guck mal, wenn es bei ihm nicht Entschuldigung gibt, kann es in dieser Messele heute bei jemandem Entschuldigung geben? Nein. Okay, deswegen sagt Sheikh, la ishkal lafi, da gibt es kein Ishkal. Okay? Dann sagt er, huwa ta'atul ulama wal ubbad. Und das ist das Gehorchen der Gelehrten oder der Leute, die ständig Ibadah machen. Ubbad, das sind so Leute, die sind die ganze Zeit auf Ibadah. Fi ma'asiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Aber in was? In ma'asiyah, yani in Auflehnung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das machst, das ist Schirk, achi. Und zu wem du das machst, ist egal. Dann, was heißt das eigentlich? Du kannst Yawm al-Qiyamah mit folgender Ausrede nicht kommen, sagt Sheikh hier. Falan Sheikh, Falan Gelehrter hat aber nicht so gesagt, wie du das gesagt hast. Das sagen wir inshallah am Ende des Ders. Ich will Sheikh nicht so viel dazwischen reden. Yani jemand, der im großen Schirk mit folgendes kommt, achi, okay, ihr könnt über Wahlen sagen, dass das Schirk ist, aber Falan Gelehrter hat das nicht so gesagt, wie ihr das sagt. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier? Das wird keine Entschuldigung sein. Am jüngsten Tag, das wird keine Entschuldigung sein. Okay? Und guck mal, dann sagt Sheikh, La du'a'uhum iyyahum. Das ist nicht deren Dua zu ihnen. Ja, dass man diese Schriftgelehrten und diese Ubad, diese Leute, die die ganze Zeit Ibadah machen, anbetet, ist nicht, dass man zu ihnen Dua macht. Was macht man? Man gehorcht in dem, was Allah ihnen nicht erlaubt hat, dass sie verboten oder erlaubt erklären. Okay? Kama fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Genau so, wie Rasulullah alaihi wasallam es erläutert hat. Wie hat alaihi wasallam uns das beigebracht? Guck mal, das sagt Sheikh. Li'adi ibn Hatim, lemma sa'alahu. Als Ali radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragt und ihn sagt, faqala lasna na'buduhum. Er sagt, wir haben sie nicht angebetet. Darüber hatten wir gesprochen. Was hat alaihi wasallam gesagt? Fadhakara lahu anna ibadatuhum ta'atuhum fil ma'siyah. Hat alaihi wasallam gesagt, ihre Ibadah war denen gehorchen in Ma'siyah, in Anlehnung gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Das war deren Ibadah. Und dann sagt, ist das verstanden? Keine Frage, ne? Das werden wir später noch ein bisschen erläutern. Mal sehen, ob ich hinten was aufgeschrieben habe. Guck mal, zum Beispiel in einer Stelle sagt Rasulullah alaihi wasallam folgendermaßen, erläutert deren Schirk folgendermaßen, Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Haben sie nicht etwas von Allah, was Allah für erlaubt erklärt hat, zu verboten erklärt, und ihr habt das auch zu verboten erklärt? Und andersrum, وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ. Und sie haben etwas für erlaubt erklärt, was Allah für verboten erklärt, und ihr habt das auch so gemacht? قَالَ قُلْتُ بَلَى. Ich habe gesagt, بَلَى, das, genau so war das. Ja, das war so. Sagt عَلَيْسَاتُ فَسَلَامُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ. Das war ihre Ibadah. Das war ihre gottesdienstliche Handlung, subhanallah. Okay? Aber damit ist auch zum Beispiel Folgendes nicht gemeint. Das muss man jetzt auch richtig an der richtigen Stelle verstehen. Nicht, dass man in der Sache einen falschen Dingens bekommt. Stell dir vor, Du hast einen Freund, er ist zum Beispiel ein Käfer, ein Muschrik, okay, ein Christ, Jude, was auch immer. Er sagt zu dir, trink mal diesen Alkohol. Und du trinkst diesen Alkohol. Bist du jetzt deswegen Muschrik geworden? Nein. Es gibt kein Tekfir bil Kabair mit großen Sünden. Okay, was ist hier gemeint? Du machst Gesetze draus. Okay? Der gleiche Typ bezeugt zwar von sich, dass er Islam ist, aber macht zum Beispiel Gesetz, dass Alkohol ab jetzt erlaubt ist. Was ist sein Hukum? Er ist ein Muschrik. Warum? Er hat das zu Gesetz gemacht, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten erklärt hat. Okay? Das ist der Unterschied. Na. Und dann sagt Sheikh An-Naw'ur Rabi', vierte Art von großer Schirk, was Sheikh hier sagt, Shirkul Mahabba oder Shirkul Muhabba. Schirk in Liebe, subhanallah. Möge Allah bewahren, wenn man etwas zu sehr liebt, man kann Allah was beigesehen. Okay, bevor wir das ansprechen jetzt, ist jetzt damit gemeint, du darfst dein Kind nicht lieben? Nein, das ist damit nicht gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in die Fitra gegeben, dass wir einige Sachen lieben. Zum Beispiel, man liebt seine Frau, beziehungsweise seinen Mann, seine Kinder, seine Mutter, sein Vater. Okay, hier ist gemeint, wenn die Liebe deines Kindes zum Beispiel stärker ist, als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, und so ist das eigentlich in allen eigentlich, zum Beispiel Angst. Wenn du jemanden mehr fürchtest oder vor jemanden mehr Angst hast, wie du vor Allah subhanahu wa ta'ala hast, möge Allah bewahren, das ist auch Schirk. Aber damit ist nicht gemeint, du darfst gar keine Angst haben. Zum Beispiel, wenn ein Löwe hier reinspaziert, hast du keine Angst? Ja, ich habe Angst. Das ist natürlich, das ist damit nicht gemeint. Es darf halt nur die Angst, beziehungsweise die Liebe, beziehungsweise der Rija zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht übersteigen. Und dann bringt Sheikh den Beweis, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Von den Menschen gibt es einige, sie nehmen sich andere Herren außer Allah, seinesgleichen, und lieben sie so, wie sie Allah lieben. Okay? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Okay, aber die Gläubigen, ihre Liebe zu Allah ist stärker. Yani egal welcher Muschrik, was er Allah beigesellt, ein gläubiger Muslim, seine Liebe zu Allah übersteigt immer die Liebe des Muschriks zu dem, was er Allah beigesellt hat, okay? Und dann, guck mal, jetzt hört man diese Stelle, ist ajib. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ. Wenn die Ungerechten wüssten, wenn sie die Strafe sehen, wenn sie am jüngsten Tag, wenn sie die Strafe sehen, أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, dass die ganze Kraft Allah subhanahu wa ta'ala alleine gehört, وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, und dass Allahs Strafe am schlimmsten ist, am stärksten ist, wüssten das mal die Ungerechten, wenn sie das gesehen hätten. Okay? Bis zu welcher Stelle? وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Sie werden aus dem Feuer nicht rauskommen. Wofür ist dieser Vers noch Beweis? Dadurch, dass Sheikh jetzt die beiden Verse komplett nicht genommen hat, nehme ich das auch nicht. Weißt du, wofür dieser Vers Beweis ist? Die Tawarit und ihre Anhänger werden zusammen brennen. Weil weiter in diesen Versen, die sagen, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا. Wenn wir eine einzige Möglichkeit hätten, würden wir von ihnen, von diesen Tawarit, so beri sein, wie sie heute von uns beri sind, also Yawm al-Qiyamah. Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Sie werden, aber sie zusammen, aus dem Feuer nicht mehr rauskommen. Subhanallah. Okay? Das war jetzt großer Schirk mit diesen vier Arten, was am häufigsten war. Dann kommen wir zum zweiten, inshallah. النَّوْعُ الثَّانِي شِرْكٌ أَصْغَرْ. Okay? Der kleine Schirk. Warum sagt man zu dieser Sache kleiner Schirk, also zu Riya, was eigentlich beides zusammengehört? Sheikh hat das so ein bisschen detailliert auseinandergefasst. Eigentlich, das ist an sich kein Ibadah zu jemand anderes außer Allah. Zum Beispiel, du betest, okay, aber du betest nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast zum Beispiel die Absicht für jemand anderes. Dadurch, dass dein Herz eigentlich weiß, dass du jemand anderes bevorzugst, sagt man dazu kleiner Schirk. Aber an sich, du betest ja diese Person nicht an. Zum Beispiel, du hast gerade ein schönes Beispiel gegeben. Jemand betet, aber er will eigentlich nur von Muslimen heiraten, deswegen betet er. Okay? Bei dieser Person jetzt, der kein Muslim ist, ob er betet oder nicht, darüber reden wir nicht. Wir reden über Folgendes in dieser Sache, wenn wir kleiner Schirk sagen oder über Riya sprechen, reden wir immer von einem Muslim, der das macht. Okay? Er ist schon Muslim, aber zum Beispiel, er will mit dir eine gute Tijara abschließen, deswegen bleibt er länger im Sajda. Bleibt er länger im Sujud, damit er mit dir eine gute Tijara abschließen kann. Ist das großer Schirk? Aber da immer so ein bisschen so für außen immer noch so ein bisschen Show machen, dabei ist, heißt das kleiner Schirk. Verschönerung, eine. Ist das verstanden? Guck mal, der Unterschied ist muhim, ha? Okay? Na. Und dann sagt Sheikh, wa huwa riya, und das ist Riya. Okay? Du machst das, achi, für andere, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu alihi qawluhu ta'ala, und dalil davon ist folgender Vers von Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Wer es erhofft, Allah subhanahu wa ta'ala zu begegnen, okay, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, soll gute Taten machen. Okay? ولا يشرك بعبادة ربه أحدا und er soll in Ibadah Allah nichts beigesetzt. Okay? Und dann sagt er direkt danach, وَالنَّوْعُ الثَّالِثِ die dritte Art, Shirkun Khafi, das ist der versteckte Shirk, subhanallah. Guck mal, in dieser Sache lesen wir mal, inshallah, ein Dingens vor, Hadith, weil das kommt auch gleich vor. Ma'qil ibn Yasar überliefert, er sagt, انطلقتُ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Ich bin Abu Bakr al-Siddiq begegnet إلى النبي صلى الله عليه وسلم und wir sind dahin gegangen. Wir sind zu Nabi عليه الصلاة والسلام gegangen. فقال und عليه الصلاة والسلام hat gesagt: يا أبا بكر، أو أبو بكر، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. Okay? Er sagt, der Schirk unter euch ist versteckter als Bewegen einer Ameise. Und dann sagt Abu Bakr رضي الله عنه folgendes: فهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ O Gesandter Allahs, ist Schirk nicht ein anderer Ilah neben außer Allah? Jemand anderes anbeten außer Allah? Guck mal, Alisat Wasami redet ja über Schirk und Abu Bakr radiallahu anhu weiß ja, was Schirk bedeutet. Aber über welches Schirk redet ja Alisat Wasalam? Über den geheimen Schirk. Okay? Und dann sagt er folgendes: فقال النبي Alisat Wasalam hat gesagt: والذي نفسي بيده. Bei dem, der mein Nefs, mein Leben in der Hand hat, bei Allah subhanahu wa ta'ala schwörte, الشرك أخفى من دبيب النمل. Er sagt, der Schirk ist versteckter als Bewegen einer Ameise. Okay? Und dann sagt er, أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْهٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. Okay? Er sagt, soll ich dir nicht was beibringen, was den großen Schirk und den kleinen Schirk alles wegmacht? Er wird gleich eine Dua beibringen. Okay? Und dann sagt er, أَلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, vor dem, was ich Schirk mache, wissend. Okay? وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. Und mache Istighfar bei dir vor dem, was ich nicht weiß. Also was bedeutet das? Möge Allah bewahren, man kann Ria versteckt haben, ohne dass man weiß, dass es so ist. Okay, manchmal ist dir das klar. Du bist unter Brüdern, um gut auszusehen, bleibst ein bisschen länger in Sajda. Aber möge Allah bewahren, es kann passieren, Achi, dass du das machst, ohne dass du das weißt. Möge Allah uns davor bewahren. Okay? Deswegen sagt Ali Sattu Wasallam zum Beispiel in einem Hadith, الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السواد في ظلمات الليل. Er sagt, der Schirk in dieser Umma ist versteckter als die Ameise, als die schwarze Ameise in der Nacht auf einem schwarzen Stein, dass er sich da so bewegt. Ja, normalerweise, so mit menschlichem Auge, wenn es draußen dunkel ist, eine kleine Ameise auf einem Stein, kannst du das sehen? Unmöglich. Genauso schwer, wie das festzustellen ist, ist der kleine Schirk festzustellen. Deswegen müssen wir mit der Dua, was wir gerade gelesen haben im Hadith, Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala zu suchen. Und dann sagt Sheikh, كَفَّارَتُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Und كَفَّارَ davon ist folgendes Wort von Rasulullah s.a.w. und das haben wir gerade vorgelesen. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, dass ich dir was beigeselle, dass ich das weiß und mache Istighfar bei dir für das, was ich nicht weiß. Okay? Das ist das jetzt, was wir aus dem Buch gelesen haben. Ein paar Sachen müssen wir sagen, weil das wirklich ein Ders, was muhim ist, subhanallah. Okay. Erstens, warum ist es wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen? Wegen folgendem. Zum Beispiel, wenn wir Da'wah machen, haben wir immer folgendes Problem. Sehr oft kommt das vor, das habt ihr alle schon mal bestimmt gehört. Zum Beispiel, weil das sehr verbreitet ist, gebe ich dieses Beispiel. Bruder, im Koran gibt es doch gar keine Demokratie. Du machst doch oft dem Wähler den Takfir, aber das gibt es doch im Koran gar nicht. Im Sinne von, du hast dir das selbst ausgedacht, okay? Deswegen sprechen wir darüber. Okay, wie entsteht Schirk? Wie entsteht Schirk? Was ist Anatomie von Schirk? Ist folgendermaßen, Bruder. Schirk kann man in drei verschiedenen Sachen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, machen. Eins, du machst eine Tat, wo Scharia gesagt hat, dass er Schirk ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, du machst eine Ibadah zu jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist auch Schirk, das ist das zweite. Und was ist das dritte? Ein Name und Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, was er selber für sich bewiesen hat, gibst du jemand anderes. So entsteht Schirk, okay? Das machen wir jetzt ein bisschen detailliert. Das erste ist zum Beispiel, wir hatten ja letzten Monat darüber gesprochen, über An'am Vers 121, erinnert ihr euch dran? Da ging es darum, dass die Quraysh die Römer und die Iraner angeschrieben haben, wie können wir hier Mohammed und seine Gefolgsleute so runter machen. Und was haben die gesagt? Frag die mal. Das Tier, was die selbst schlachten, erklären die für halal, aber das, was Allah mit seinem goldenen Schwert geschlachtet hat, essen die nicht. Und guck mal, in diesem Bezug gibt's ja den Vers, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ist nicht von dem, worauf Allahs Name nicht ausgesprochen worden ist. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Das ist eine eindeutige Sünde. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Die Satan, die Shayatin, flüstern ihren Freunden ein, dass sie mit euch streiten sollen. Im Sinne von, isst doch dieses Fleisch, das soll kein Israf werden. إِلَىٰ آخِر. Und guck mal, jetzt kommt die Stelle, die für uns wichtig ist. وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Wenn ihr ihnen gehorcht, so seid ihr Muschriks. Was sehen wir hier? Du siehst von diesem Vers und auch von Surah Tauba, Vers 31, folgendes. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas für verboten oder erlaubt erklärt hat, wenn jemand das ändert, okay, und du gehorchst dieser Person, Scharia hat dies zu dieser Tat Schirk gesagt. Okay? Das, was Scharia als Schirk bezeichnet hat, wenn das jemand macht, er ist ein Muschrik. So versteht man Schirk, okay? Allah subhanahu wa ta'ala hat über eine Sache gesagt, dass das Schirk ist. Und soll ich euch was sagen? Das ist sehr selten. Das ist tatsächlich im Koran ein sehr seltener Ausspruch. Folgendermaßen, wer das und das macht, ist ein Muschrik. Wer das und das macht, ist ein Käfir. Aber guck mal, subhanallah, was für ein Buch das ist. Und die Stellen, wo das vorkommt, ist generell Thema Gesetzgebung, Hakimiyya. Zum Beispiel Maide Vers 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wenn nicht mit dem richtet, was Allah herabgesagt, das sind die Ungläubigen. Und guck mal hier auch. وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Wenn ihr ihnen gehorcht, zweifellos, ihr seid Götzendiener. Ihr seid Muschriks, okay? Das ist interessant, subhanallah. Okay? Das ist der erste Fall und das ist eher selten. Okay? Jetzt kommt das zweite. Du machst eine Ibadah zu jemand anderes, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Okay? Folgendermaßen. Wir haben ja gerade über Dua gesprochen. Weil das verbreitet ist, können wir dieses Beispiel auch nochmal nehmen. Dua ist eine Ibadah oder nicht? Ist eine Ibadah. Oder ich frage mal so rum, was ist eine Ibadah? Es gibt sehr viele Beschreibungen zu Ibadah. Was mir persönlich am meisten gefällt, ist die von Ibn Taymiyyah rahimahullah. Er sagt, sei es zahir, also offenkundig, von außen sichtbar, oh batin, oder von jemandem innen. Er sagt, sei es mit dem Wort oder in der Tat. Mit dem Wort oder in der Tat. Er sagt, alles, was Allah liebt, sein Name ist Ibadah. Okay, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Warum? Zum Beispiel, wenn jemand, zwei Personen unter sich einen Streit haben, wenn sie das zu Scharia bringen und sie bringen das zu Koran und Sunnah, liebt das Allah? Ja, das ist Ibadah. Okay, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Guck mal, dann lese ich euch einen Vers vor, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. Diejenigen, die ihr anbetet, außer ihm, außer Allah, مَا يَمْلِكُونَ مِن قِتْمِير. Sie verfügen nicht über dieses, wie sagt man das auf Deutsch, im Dattelkern, an dem Kern ist so ein kleines Haar. Allah sagt, nicht mal dieses Haar besitzen sie. Nicht mal so viel Kraft haben sie. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum. Wenn ihr sie anbetet, sie hören eure Gebete nicht. Okay? Walau sami'u. Wenn sie hören würden, mastajabu lakum. Sie können dem nicht Folge leisten. Sie können euch nicht Folge leisten. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Und yawm al-qiyama werden sie euren Schirk leugnen. Guck mal, Du'a ist eine Ibadah? Ja. Wenn du so zu jemand anderes machst, außer Allah, was hast du gemacht? Schirk. Und guck mal, Allah sagt das im Vers. Sie werden Yawm al-Qiyamah euren Schirk leugnen, subhanallah. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Und keiner kann dir Nachrichten kundtun, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es macht. Okay? Yani, Al-Khabir, er hat Kenntnis über alles. Er weiß alles. Subhanahu wa ta'ala. Okay? Und hier muss man Folgendes sagen. Achi, Shari'a entscheidet, was Ibadah ist. Wir können selber nicht sagen, dass irgendetwas Ibadah ist. Okay? Das geht nur dadurch, was machst du? Du lernst, was die Scharia gesagt hat, was Ibadah ist und was nicht. Wenn jemand eine Ibadah, was Scharia für Ibadah erklärt hat, für jemand anderes macht, außer Allah subhanahu wa ta'ala, so ist er ein Muschrik. Das ist die zweite Art. Was war die dritte Art nochmal? Einen Namen oder eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, was er selber für sich bewiesen hat, für jemand anderes erklären. Okay? Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt folgendes. Ich mache das erstmal einfach, dann versteht ihr, was ich meine. Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, dient euren Herrn, der euch erschaffen hat. Guck mal, dieses Erschaffen hat Allah subhanahu wa ta'ala hier selber für sich bewiesen? Hat er für sich bewiesen. Allah sagt, er ist der Erschaffer. Wa khalaqa kulla shay, sagt er an anderer Stelle im Koran. Hat alles erschaffen. Wenn jetzt jemand aufsteht und sagt, mein Vater kann auch aus dem Nichts etwas erschaffen. Was ist ein Hukum? Muschrik, richtig? Weswegen etwas, was Allah für sich bewiesen hat, erklärt er für jemand anderes. Okay? Das ist eine Eigenschaft von Allah für jemand anderes geben. Diese Person ist ein Mushrik. Okay? وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Er hat euch und diejenigen vor euch erschaffen, die dient Allah, damit ihr gottesfürchtet werdet. Guck mal, der Vers, der danach kommt. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. Er hat die Erde für euch zu einem Bett gemacht. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Und die Himmel zu einem Gebäude. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Und hat vom Himmel Wasser herabgesandt. Regen herabgesandt. Wer sendet Regen runter? Allah subhanahu wa ta'ala. Hat das Allah für sich bewiesen? Hat Allah für sich bewiesen. Wenn jetzt jemand kommt, mein Cousin kann auch Regen runterschicken. Was ist sein Hukum? Er ist ein Mushrik. Warum? Eine Sache, was Allah für sich selber bewiesen hat, schreibt er jemand anderes zu. Und so kann man das fortführen, okay? Na, zum Beispiel, eines unserer großen Probleme mit den Sufis ist was? Dass sie zum Beispiel sagen, unsere Schuyuch kennen das Verborgene. Möge Allah bewahren. Okay, wir sagen, wer das sagt, ist ein Mushrik. Warum? Guck mal, es ist genau der gleiche Usul, weil das eine Sache ist, was Allah subhanahu wa ta'ala für sich selbst bewiesen hat. Okay, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala indahu mafatihul ghaib. Und die Schlüssel des Verborgenen ist bei ihm. Tamam? Ja, la ya'lamuha illa hu. Keiner weiß es außer Allah. Außer er. Okay? Na. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Und er weiß, was auf Erden ist und auf dem Meer. Okay? Vers geht zwar weiter. Vor allem diese Stelle ist auch schön, das können wir auch lesen. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Es fällt kein Blatt runter, ohne dass er es weiß. Subhanahu wa ta'ala. Guck mal, was hat Allah jetzt für sich hier bewiesen? Das Verborgene kennt Allah alleine. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Das Verborgene, der Himmel und der Erde gehören wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht eine einzige Ausnahme im Koran. In Surah Jinn sagt er, und von dem Gesandten, die er will, gibt er das Verborgene. Ja, die Propheten können es wissen, wenn Allah es ihnen sagt. Wenn Allah es ihnen nicht sagt, wissen Propheten das Geborgene? Nein, nicht mal sie wissen es. Okay? Woher wissen wir das? Jibril kommt doch zu Rasulullah, was fragt er ihn? Wann ist Sa'a? Wann ist die Zeit von Qiyama? Was sagt alaihissalatu wassalam? Derjenige, der gefragt worden ist, ist nicht wissender als derjenige, der fragt. Okay? Wissen wir, guck mal, wenn Allah ihnen nicht sagt, wann Yawmul Qiyamah ist, dann nicht mal Rasulullah kennt das Verborgene. Und guck mal, wenn die Propheten das noch nicht mal wissen, ohne dass Allah es mitteilt, wie sollen das heute irgendwelche Schuyuch wissen? Okay, dann wissen wir, okay, wenn jemand etwas, was Allah für sich bewiesen hat, für jemand anderes beweist, was ist er? Er ist ein Mushrik. Okay? Deswegen haben wir jetzt den Usul verstanden. Guck mal, wenn wir den Usul verstanden haben, können wir auch ganz locker den Hukum geben. Zum Beispiel gibt es folgenden Vers im Koran. Wer die Kuh anbetet, ist ein Käfer. Gibt es diesen Vers? So ein Vers gibt es nicht. Okay, im Umkehrschluss von dem Aql der Murji heute, derjenige, der eine Kuh anbetet, ist dann kein Mushrik oder was? Oder kein Käfer? Nein, guck mal, diesen Vers muss es nicht geben. Warum? Weil Allah gesagt hat, die Anbetung gehört Allah alleine. Allah hat selber was für sich bewiesen, richtig? Wenn das jetzt jemand zu einer Kuh macht oder Elefant oder Esel, was auch immer, was hat er? Er hat etwas, ein Recht, was Allah für sich bewiesen hat, für jemand anderes gegeben. Damit ist er, was hat er was gemacht? Er hat Shit gemacht und ist selber ein Mushrik geworden. Okay? Na, ist das verstanden? Okay. Zum Beispiel gibt es folgenden Vers, wer den Grab anbetet, ist ein Käfer? Nein. Aber wir haben gelernt, Dua ist eine Ibadah, richtig? Und eine Ibadah macht man nur zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Dua ist eine Sache, was die Scharia für Ibadah erklärt hat. Wenn das jemand so macht, zu jemand anderes, außer Allah subhanahu wa ta'ala, so ist er ein Mushrik. Okay? Und kommen wir zur Demokratie. Weil das ja eine Sache ist, was immer angesprochen ist. Wallahi, jemand, der sagt, man kann auf diese Wähler den Takfir nicht machen oder die Gesetzgebung gehört nicht Allah. Oder, okay, die Gesetzgebung gehört zwar Allah, aber die dürfen das auch machen, das ist nicht so, wie ihr das versteht, ist genauso Käfer, wie jemand sagt, mein Vater schickt Regen vom Sama herunter, vom Himmel herunter. Oder ist genauso Käfer, wer sagt, mein Onkel erschafft aus dem Nichts. Warum? Ach, ihr hört mal den Vers. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Euer Herr ist Allah, der Allah, und zweifellos, okay? Er hat die Himmel und die Erde erschaffen und hat dann was gemacht? Achi, über den Thron hat er sich erhoben. Er hat die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen und hat sich danach über den Thron erhoben. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Okay? يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Er lässt die Nacht über den Tag überdecken, okay? Und sie versucht die ganze Zeit ihn einzuholen, also diese Nacht und Tag Kreislauf, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah azza wa jalla, er hat die Sonne, den Mond, die Sterne dienstbar zu sich gemacht. Sie dienen alle Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und jetzt hört genau zu. Ala lahul khalqu wal amru. Dieses Ala im Arabischen sagt man, bevor was richtig Wichtiges kommt. Okay? Ja, ne, wisset, passt auf, lahul khalqu wal amru. Das Erschaffen und das Gebieten gehört ihm. Allah subhanahu wa ta'ala. Und komm, es kommt im selben Vers an der gleichen Stelle. Das, was Allah für sich das Erschaffen beweist, beweist er für das Gesetzgeben auch. Das Erschaffen und der Befehl gehören ihm, subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Segenreich ist Allah, der Herr der Welt. Okay? Dass er der Herr der Welten ist, gibt ihm das Recht, das Gesetz zu geben. Das kann kein anderer außer Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, hat jetzt Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Versen und in sehr vielen anderen Versen im Koran, in den Hukmu illa lillah, la yushriku fi hukmihi ahadan, illa akhir, in so vielen Versen bewiesen, dass die Gesetzgebung ihm alleine gehört? Ja. Wenn das jemand gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, so hat er Schirk gemacht. Okay? Ob er weiß, dass er Schirk ist oder nicht, ist im großen Schirk irrelevant. Weil, warum? Im großen Schritt gibt es keine Entschuldigung. Okay? Haben wir verstanden? Na. Guck mal, lesen wir nochmal Surah Taube, Vers 21. Diese Sache mit Gesetzgebung ist eigentlich so eindeutig, aber damit Allah subhanahu wa ta'ala es uns nochmal leichter macht, guck mal, in diesem Vers gibt es zwei Stellen, wo ich eure Aufmerksamkeit drauf richten möchte. Einmal ist, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Ihnen wurde nur befohlen, dass sie einen einzigen Ilah anbeten. Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und guck mal, dadurch, dass Rasulullah diesen Vers für uns erläutert, wissen wir, Verbotenes für erlaubt, erlaubt für verboten, erklären ist Ibadah, wenn du denen gehorchst. Guck mal, obwohl das Wort Ibadah in diesem Vers vorkommt, und guck mal, am Ende des Verses sagt Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu amma yushrikun. Erhaben ist er über dem, was sie ihm beigesellen, womit sie Schirk machen. Und guck mal, das Wort Ibadah ist drin und das Wort Schirk ist drin. Ich will euch jetzt trotzdem eine Frage stellen, obwohl diese Sache so eindeutig ist. Warum tun sich die Leute so schwer? Ach, guck mal, eindeutiger geht's doch gar nicht. Aber guck mal, wir haben ja vom Usul her gelernt, Allah subhanahu wa ta'ala hätte hier noch nicht mal Ibadah sagen müssen. Hätte hier noch nicht mal Schirk sagen müssen. Diese Begriffe sind auch im Vers drin. Dadurch, dass er diese Gesetzgebung für sich beweist, heißt das ja automatisch schon, wenn jemand anderes das macht außer Allah, dass er ein Muschrik ist. Ich frage euch trotzdem, warum tun sich die Leute dann so schwer? Okay? Guck mal, die faulen Tricks sind immer gleich. Ich weiß nicht, ob das zu eurer Zeit auch so war. Ihr seid ein bisschen älter als wir. Auf jeden Fall bei uns Kurden war so Koran, höchste Stelle im Haus. Bloß nicht anfassen, sonst es erschlägt dich. Das Buch nicht lesen. Okay? Und die gleichen faulen Tricks, subhanallah, gibt es heute auch. Guck mal, was sagen die Leute, wenn ihr diese Verse vorliest? Du bist kein Gelehrter, du kannst nichts sagen. Es sind die gleichen faulen Tricks. Unsere Vorväter haben gesagt, du wirst erschlagen vom Buch, pass auf, dass du das Buch nicht mehr anfasst, dass du das Buch nicht liest. Der andere sagt eigentlich genau das Gleiche. Auch wenn du es anfasst, auch wenn du es liest, du wirst es sowieso nicht verstehen, es ist zu schwer für dich. Wer bist du schon, dass du es verstehst? Sie versuchen eigentlich unseren Bezug zum Buch Allahs kaputt zu machen, das ist eigentlich die Sache. Wenn wir einen sehr schönen, einen guten Bezug zum Buch von Allah subhanahu wa ta'ala haben, dann haben wir diese ganzen Kopfschmerzen nicht, okay? Wir haben keinen Bezug zum Koran, das ist die Sache. Und da kann jetzt jemand kommen, ja Bruder, aber guck mal, wir sind doch der arabischen Sprache nicht mächtig, wir können doch diese ganzen Sachen nicht machen. Bei Allah, das ist keine Entschuldigung. Warum? Stellt euch vor, wo gibt es fast gar keine Muslime in welchem Land? Gib mir ein Beispiel. Zum Beispiel, ich habe noch nie von Muslimen in Brasilien gehört. Ich, für mich persönlich. Okay, Brasilien, welche Sprache reden die? Portugiesisch. Stell dir vor, ich und du, wir fliegen nach Brasilien, okay, wir nehmen eine Koranübersetzung, Portugiesisch, und geben das jemandem, der noch nie davor irgendwas von Islam gehört hat. Und er liest diese Übersetzung. Okay, würde diese Person ein Fragezeichen darüber haben, wem die Gesetzgebung gehört? Allahu Akbar. Guck mal, wenn man ehrlich ist, man weiß, warum haben wir dann diese Fragezeichen? Ah, der Mekke, wir haben die Nachricht vom Koran nicht verstanden. Das ist die Sache, Brüder. Okay? Und da kann keiner kommen und sagen, nö, das ist für uns zu schwierig. Guck mal, was Allah sagt. Das ist in Surah Qamar. Und dieser Vers in Surah Qamar kommt immer wieder vor. Immer wieder vor, subhanallah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Okay? Damit es Ermahnung ist, damit es Zikr ist, damit es Bedenken ist, haben wir den Koran sehr einfach gemacht. Zweifellos, wir haben den Koran sehr, sehr einfach gemacht, damit es für euch Zikr ist, damit es für euch Bedenken ist. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ Gibt es denn jemanden, der bedenkt? Was für ein Vers, ne? Und guck mal, subhanallah. Hier kommt wieder walaqad vor viel Madi. Yassara. Guck mal, dieses laqad kommt vor yassara und sagt zweifellos. Spricht Ta'kid aus. Und dieses yassara an sich ist schon zum Beispiel ein viel im Bab Taf'il. Das bedeutet sehr, sehr viel. Guck mal, sehr, sehr viel mit zweifellos. Das sagt Allah darüber, dass der Koran einfach zu verstehen ist. Okay? Möge Allah uns zu den Gläubigen gehören lassen, mit denen er zufrieden ist. Möge Allah unser Leben als Gläubige nehmen. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.